Es ist 16 Uhr. Ja, das geht jetzt einfach mal so ganz unvermittelt los. Herzlich willkommen, die Radiobrücke zwischen Berlin, Brandenburg auf der einen Seite und Istanbul auf der anderen Seite steht seit 2 Tagen. Und auch heute wollen wir Ihnen die Türkei, dieses gerade für Europa und Deutschland so wichtige Land, politisch und kulturell näher bringen und natürlich auch das Leben in der Stadt Istanbul, die so anders ist als zum Beispiel Berlin, aber auch so viele Ähnlichkeiten hat. Warum wir heute besonders aufgeregt sind, das sagen wir Ihnen gleich. Wir freuen uns, dass Sie auch heute live dabei sind, wenn wir uns mit spannenden Gesprächspartnern über das politische und kulturelle Leben in der Türkei unterhalten. Zugegeben, die meisten von uns in Berlin und Brandenburg kennen kaum einen oder gar keinen türkischen Schriftsteller. Aber wenn man einen kennt, dann ist es der Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. Und der besucht uns heute tatsächlich. Passiert ja auch nicht jeden Tag, dass auf Radio 1 ein Nobelpreisträger zu hören ist. Und 4 Tage aus Istanbul zu berichten ist das eine, aber jahrelang hier als Korrespondent zu arbeiten, das ist etwas ganz anderes. Und wenn die eine Zeitung schreibt, der Präsident sei an diesem oder jenem Skandal beteiligt und die andere Zeitung schreibt, nein, der Präsident hat damit gar nichts zu tun, wie schafft man es als deutscher Korrespondent hier in Istanbul dann herauszufinden, was die Wahrheit ist und was nicht? Das frage ich Thomas Bohrmann, ARD-Korrespondent hier in Istanbul. Und wir werfen wieder einen Blick in die türkischen Zeitungen, die entgegen unseren deutschen Annahmen nicht annähernd gleichgeschaltet sind, sondern sowohl regierungsfreundlich als auch regierungskritisch berichten. Und dann hat sich das Radio 1-Team hier gewünscht, dass ich uns nicht ständig mit meinen mangelnden türkischen Sprachkenntnissen blamiere. Also bekomme ich heute eine Türkischlehrerin an die Seite gestellt. Danke dafür. Machen Sie gerne mit, denn ein paar Brocken Türkisch zu können, das kann ja auch in Berlin und Brandenburg nicht schaden. Wer in Berlin lebt oder Berlin besucht, sollte irgendwann mal das Jüdische Museum und das Pergamon-Museum besucht haben. Wer nach Istanbul kommt, sollte das Museum der Unschuld besucht haben. Warum das so ein besonderes Museum ist und als bestes Museum Europas ausgezeichnet wurde, das besprechen wir gleich. Jeden Tag live aus Istanbul. Und natürlich machen wir hier nicht Urlaub, das möchte ich auch all meinen Freunden nochmal sagen, die mir hier Urlaubsnachrichten schicken. Es ist kein Sightseeing, sondern wir arbeiten wirklich intensiv an den täglichen Sendungen. Obwohl, Nancy Fischer durfte heute eine Ausnahme machen. Sie hat sich das Museum der Unschuld angesehen, das eines der tollsten in Istanbul sein soll, möglicherweise sogar eines der tollsten in Europa. Konzipiert und aufgebaut hat es der Schriftsteller Orhan Pamuk, der uns heute ja auch noch besuchen wird. Und was es dort zu sehen gibt, das erzählt sie uns jetzt hoffentlich, auch wenn sie ein bisschen heiser klingt. Hallo Nancy. Hallo. Bist du erkältet? Naja. Geht so, okay. Du möchtest nicht drüber reden. Das Museum der Unschuld, gib uns doch erstmal eine Idee davon. Geht es da um Literatur, um seine Bücher oder um Istanbul? Ja, eigentlich ist das Museum zu einem Roman von ihm. Der heißt auch so, das Museum der Unschuld. Aber gleich vorweg, man muss nicht das Buch gelesen haben, um das Museum zu verstehen. Im Buch geht es um eine Liebesgeschichte in Istanbul, im Istanbul der 70er, der 80er Jahre. Kemal liebt Füsun. Er ist ein entfernter Verwandter von ihr, beziehungsweise sie eine entfernte Cousine. Aber erst ist er selbst verheiratet und gesteht sich's nicht so richtig ein. Und danach hat sie dann wiederum einen Ehemann. Und die beiden können im Prinzip ihre Liebe nie wirklich ausleben. Also total dramatisch. Und weil er sie so begehrt, sammelt Kemal alles, was ihn an Füsun erinnert, im Museum der Unschuld. Also das Buch hat 83 Kapitel und genauso hat auch das Museum 83 Glasvitrinen. Dahinter tausende superschön angeordnete Dinge, also Klimbim mit Geschichte. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, was war denn zuerst da, das Museum oder das Buch? Ja, Pamuk hat im Prinzip beides parallel sich ausgedacht und konzipiert. Der Museumsdirektor Onur Karaoğlu, der hat mir das erklärt. Zuerst war das Museumsgebäude da, also ein altes Haus, gebaut 1897, 5 Minuten zu Fuß von hier direkt um die Ecke. Das hat Pamuk gekauft, als er gerade mit dem Roman zum Schreiben anfing. Und das Haus war sozusagen das erste Objekt der Sammlung. The first object of the collection is the building. He buys the building and he starts to write a story, imagining the people living in this building. And the museum idea and the novel idea are going together actually at that way. Also die gehen quasi zusammen ineinander über, die Geschichte vom Museum und die vom Buch. Und dann hat er um das Haus herum erstmal sich überhaupt die Handlung des Romans erdacht. Und sobald er wieder irgendein neues Objekt gefunden hat, irgendeinen Ohrring, hat er den auch mit in die Geschichte reingeschrieben. Also am Ende sind das alles echte Relikte aus Istanbuls Geschichte, tausende kleine Geschichten. Ja, was denn zum Beispiel, was sieht man denn da so in den Vitrinen? Du hast eben das spannende Wort Klimbim erwähnt. Ja, zum Beispiel schweben im verglasten Treppengeländer so Ziffernblätter von alten, auseinandergebauten Uhren. In einer Vitrine stehen Dutzende chinesische Porzellanhunde. Irgendwo anders hängen wieder ganz viele alte Löffel, Gabeln, Messer. Es gibt da einen Badeanzug aus den 80ern, glitzernde Haarspangen, Limonadeflaschen, Fleischbällchen, also wirklich alles. Der Museumsdirektor Onur Karaoğlu, der hat mir auch noch erzählt, er hat alle paar Monate eine andere Lieblingsvitrine. Also im Moment mag er am liebsten das Kapitel, beziehungsweise die Vitrine zum Tod von Kemals Vater. Also als der stirbt, geht Kemal in sein Schlafzimmer und findet in seinem Nachtschränkchen allerlei Dinge. And in those tables, there were like all these old objects from their lives. Small train tickets, official papers, photographs and little objects are displaying the relationship between Kemal and his father's generation. Also man sieht Zugtickets, Fotos, auch ein Kamm oder Rasierwasserflaschen und in der Mitte schwebt dann noch so ein Glas Racke. Und daran soll auch sozusagen der Generationsunterschied deutlich werden zwischen dem Vater und Kemal, also der Hauptperson in diesem Buch. Aber von all diesen Vitrinen über drei Etagen ist eigentlich der Eingang am beeindruckendsten. Da kommt man rein und sieht direkt eine Wand mit 4213 Zigarettenkippen. Hast du gezählt? So heißt diese Wand. So, also okay. Steht drüber. Ich habe es einfach geglaubt. Ich habe sie nachgezählt. Ja. Aber jede wirklich einzeln aufgepinnt, auf eine Nadel, wie so Insekten aufgespießt. Viele mit rotem Lippenstift daran. Und rundherum eben handgeschriebene Notizen. Und weil Kemal Füsun ganz oft besucht hat, als sie schon eine eigene Familie hatte, einen anderen Ehemann, hat er dann immer aus Sehnsucht zu ihr die Zigarettenstummel aus dem Aschenbecher geklaut. Ja, das ist in dem Fall ja dann total nah am Roman von Orhan Pamuk. Aber hast du auch was über seine Stadt gelernt? Also das Istanbul von Orhan Pamuk, der hier geboren ist? Ja, ich glaube, man hat echt gelernt oder sofort gemerkt, wie sehr er diese Stadt geliebt hat und immer noch liebt. Also manchmal gibt es an den Wänden Videoinstallationen, minutenlang einfach nur Schwarz-Weiß-Landschaften aus Istanbul, vom Bosporus in den 70ern, 80ern, Straßenzüge, eine total schöne Zeitreise. Und durch all diese Objekte merkt man auch, wie er in der Stadt unterwegs sein muss. Also er wühlt sich da anscheinend tatsächlich durch Flohmärkte und Trödelläden. Andere Leute schicken ihm auch Sachen, Zahnbürsten aus den 70ern bekommt er per Post zugeschickt, andere Freunde sammeln mit und das will er wohl auch bis zu seinem Tod so weitermachen. Also es gibt noch ein paar Vitrinen im Museum, die noch leer sind. Und daran merkt man auch, also sein Herz hängt total daran. Das klingt jetzt ja alles, ach ja, sehr schön poetisch, kann man sagen. Aber auch, naja, so ein bisschen besonders speziell. Wer guckt sich das denn so an? Also tatsächlich vor allem Touristen. Insgesamt sind von 10 Besuchern ungefähr 7 aus dem Ausland. Das haben die Leute im Museum sozusagen mit der Zeit mal rausgefunden. Davon die allermeisten Deutsche, weil die sich sehr für Orhan Pamuk und seine Bücher interessieren. Ich habe aber gemerkt, es waren jetzt heute Morgen nicht so viele Besucher da. Also der Direktor hat mir auch gesagt, wegen der Anschläge in den vergangenen Monaten sind allein im April 30% weniger Besucher ins Museum gekommen. Wen ich aber getroffen habe, ist Bing aus China. Sie hat diese Liebesgeschichte, das Museum der Unschuld, vor längerem schon gelesen und wollte deshalb seit Jahren schon mal herkommen. Actually, this museum is the number one place I want to visit. I read the novel. I like this one very much because if there's religion or something, I think my religion is love. Sie mag dieses Museum so, weil für sie steht eben fest, wenn da irgendeine Religion ist, dann ist es die Liebe. Und das ist ja auch eine tolle Liebesgeschichte. Und heute, meinte sie, war sie dann endlich da und für sie ist ein richtiger Traum wahr geworden. Das Museum der Unschuld, nicht nur Nancy Fischer fand es toll. 2014 wurde es auch einmal als bestes Museum Europas ausgezeichnet. Und wie es darin aussieht, das haben Sie jetzt gehört, das sehen Sie aber auch schon auf radio1.de, auf unserer Homepage. Und ich nehme an, Bing wird vielleicht nachher nochmal vorbeikommen, weil du hast es ihr wohl verraten. Ja, sie ist großer Fan. Orhan Pamuk kommt nämlich selbst vorbei. Heute um kurz nach 17:30 Uhr. Es ist 16.30 Uhr. Radio 1 sendet live aus dem Café Littera auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul. Und am Anfang kam ab und zu die Frage, warum macht ihr das eigentlich? Weil man bei uns in Berlin und Brandenburg in politischen Diskussionen gerade gerne sagt, naja, die Türkei ist ja fast eine Diktatur, die Türkei behandelt Flüchtlinge besonders schlecht, die Türkei ist dieses oder die Türkei ist jenes. Aber da die Türkei auch für vieles, was gerade in Berlin und Brandenburg wichtig ist und von entscheidender Bedeutung ist, wollen wir ein möglichst differenziertes Bild von diesem Land und seiner Bevölkerung bekommen. Das können wir natürlich am besten, wenn wir Ihnen ein Bild direkt aus Istanbul vermitteln. Und auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir haben hier keine Vorgaben, wir werden nicht zensiert. Aber wir drängen auch Gesprächspartner nicht durch zu hartnäckiges Nachfragen zu Aussagen, für die sie hinterher hier in der Türkei in Bedrängnis geraten. Wie frei kann man hier als Deutscher berichten und wie unterscheidet man zwischen Wahrheit und Lüge in der türkischen Politik? Das frage ich gleich unseren ARD-Korrespondenten hier in Istanbul. Wir Wir versuchen Ihnen hier von der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul in dieser Woche die Parallelen zwischen Istanbul und Berlin und Brandenburg näher zu bringen, die politische Rolle der Türkei mal ganz aus der Nähe zu betrachten und die kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und der Türkei anzuschauen. Einer, der das schon seit Jahren macht, ist Thomas Bohrmann. Seit 2011 ist er fester ARD-Korrespondent in Istanbul. Vorher durfte er schon ab und zu die Urlaubsvertretung machen. Grüß Sie, Thomas Bohrmann. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. Waren Sie eigentlich schon mal auf dieser Terrasse hier? Ich meine, Sie sind jetzt seit 5 Jahren hier. Auf dieser Terrasse war ich noch nicht, aber es gibt in Istanbul viele solcher schöner Terrassen, oder den Galata-Turm gibt es. Also es gibt hier so unglaublich viel zu sehen. Ich war zum Beispiel auch noch nicht im Topkapi-Palast. Darf ich eigentlich gar nicht laut sagen. Ich auch nicht. Ja, aber das ist der große Palast ja auf dem gegenüberliegenden Ufer. Wir sehen Ufer, ihn jeden Tag, ja. Wo viele Touristen, die nur 2 Tage in Istanbul sind, natürlich schon waren, aber ich habe es in 4,5 Jahren noch nicht geschafft. Der 5-Jahres-Bohrmann hat es noch nicht geschafft. Wenn man zum warum sind Sie Korrespondent in Istanbul? Also bewirbt man sich da oder sagt der Chef irgendwann, Thomas, abgesetzt, ab geht's nach Istanbul? Ich bin da irgendwie reingewachsen. Also ich war früher öfters in der Türkei im Urlaub, spannendes Land. Also ich war jetzt dann nicht an der Küste, sondern im Binnenland in Anatolien oder auch im kurdischen Teil früher schon und fand das Land so faszinierend, weil hier so viele Gegensätze sind. Teilweise ist es moderner als in Deutschland, wenn man durch manche Shopping-Malls geht, und teilweise ist es halt viel traditioneller hier, noch der alte Orient. Und diese Gegensätze zu erleben, ich fand es immer so toll, das meinen Eltern zu erzählen, und dachte ich, wäre toll, wenn ich das noch mehr Leuten erzählen könnte. Und deshalb habe ich mich beworben. Und hat dabei die ganze Zeit leuchtende Augen. Wir Deutsche haben uns gestern hier schon leichte Kritik anhören müssen vom Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Istanbul, dass in Deutschland gerne mal aus den Augen verloren wird, dass Erdogan hier ja demokratisch gewählt wurde. Was ja stimmt, er hat sich ja nicht an die Macht geputscht. Merken Sie an den Fragen, die Ihnen von deutschen Moderatoren in den zahlreichen Gesprächen, die Sie führen, gestellt werden, dass es wir uns oft dann schon zu einfach machen? Viele fragen sich in Deutschland, oder können gar nicht verstehen, wieso Leute den wählen. Aber er wird ja immer wieder mit satter Mehrheit gewählt. Und dann muss man sich vergegenwärtigen, die Mehrheit der Menschen hier, die hat bis vor 15, 20 Jahren in ziemlicher Armut gelebt und war quasi unterdrückt von der reichen, sich westlich gebenden Elite. Und insofern steht Erdogan dafür, dass die jahrzehntelang Unterdrückten, die frommen Konservativen, dass die quasi aufgestanden sind. Und die sind ihm ewig dankbar dafür. Und die machen alles mit, was Erdogan vorgibt. Bis, ich will mal sagen, 2009, 2010 fand ich das alles auch bewundernswert. Aber seitdem, finde ich, schlägt das Pendel um. Und jetzt wird mir manchmal Angst und Bange. Ja, wenn wir auf Meinungs- und Pressefreiheit zum Beispiel gucken, dann wird uns Angst und Bange. Merken Sie, dass die Menschen hier in Istanbul vorsichtiger geworden sind, wenn der Typ mit dem ARD-Mikro kommt und eine Frage hat? Manche sind vorsichtiger geworden, gerade hier, auch hier in Istanbul, aber noch schwieriger ist es, wenn man im Osten des Landes unterwegs ist. Da wird man dann auch schnell von der Polizei kontrolliert. Das passiert dann auch. Aber viele Menschen sind durchaus vorsichtiger geworden, weil sie auch gemerkt haben, selbst wenn sie in den sozialen Netzwerken mal einen Witz posten über Erdogan, kann es passieren, dass plötzlich die Polizei an der Tür klingelt und man hat eine dieser berühmten Beleidigungsklagen am Hals. 1800 Beleidigungsklagen allein in 20 Monaten, die Erdogan gegen irgendwelche Leute angestrengt hat. 3 pro Tag im Schnitt. Also das ist ein bisschen übertrieben. Und werden Sie auch manchmal angefeindet eigentlich, wenn da der deutsche Journalist kommt? Das ist mir noch nicht passiert. Wir hatten einmal eine kleine Demonstration bei uns vor unserem Büro, obwohl unser Büro etwas außerhalb ist. Aber da gab es die AK, also von der Regierungspartei AKP, eine Jugendgruppe eines Stadtteils, die hat irgendwie im Internet einen Kommentar von uns gelesen, der da ja dann auch abgedruckt ist. Und dann kamen die mit deutschen und türkischen Plakaten vor unser Büro. Da stand drauf, wir lieben Erdogan und ihr seid Lügner. Das war alles. Ist okay, so eine Demonstration. Damit können Sie leben. Thomas Bohrmann bleibt noch ein bisschen bei uns, um uns zu erzählen, wie er in dieser schwierigen politischen Lage in Istanbul versucht herauszufinden, was die Wahrheit ist und was Lügen von politischen Gegnern voneinander unterscheiden. Bis gleich. Seit 5 Jahren ist Thomas Bohrmann fester Istanbul-Korrespondent der ARD hier in Istanbul. Heute erreicht seine Karriere ihren Höhepunkt, denn er ist Gast auf der Radiobrücke Istanbul hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts. Ist so, oder? So ist es, ja, genau. Ganz genau, ja. So empfinde ich's. Wir haben diese Radiobrücke ja schon länger geplant und dann spitzte sich die Lage zu. Bestimmte Journalisten wurden nicht ins Land gelassen, der türkische Präsident mischte sich ins deutsche Fernsehprogramm ein und es gab immer wieder Terroranschläge in Istanbul. Und da haben wir Sie vor wenigen Wochen gefragt, sollen wir wirklich hierher reisen oder sollen wir es lassen? Und Sie haben gesagt, tolle Aktion. Unbedingt machen. Warum waren Sie so überzeugt, dass das interessant wird und auch nicht zu gefährlich? Ja, zu gefährlich. Man kann nie wissen, wann wo ein Anschlag passiert. Wir haben es ja erlebt, in Paris waren auch schreckliche Anschläge, überall sind Anschläge. Also man muss aufpassen, dass man nicht zu hysterisch wird. Auch obwohl es hier im März zuletzt in Istanbul einen Anschlag gab. Deshalb kommen ja auch also deutlich weniger Touristen. Ich habe einen Freund von mir vermietet hier Ferienwohnung, der sagt, ich habe -70%. Und also vor allem, ich lebe hier, ich fahre trotzdem U-Bahn, ich denke nicht ständig dran und deshalb habe ich gedacht, kann ich Ihnen diesen Tipp geben. Wenn Sie jetzt in diesem Interview heftig über Erdogan schimpfen würden, könnte das Probleme geben? Wenn ich ihn persönlich beleidige, vielleicht. Mhm. Probleme haben viele meiner türkischen Kollegen. Mhm. Die Ausländischen haben vielleicht noch so ein bisschen Narrenfreiheit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schlinge sich etwas schließt, weil ja in letzter Zeit auch ausländische Korrespondenten hier Ärger bekamen. Zwar nur punktuell, aber trotzdem gibt es zu denken. Also man kann sich strafbar machen, wenn man zum Beispiel eine Dokumentation macht über die Kämpfe im Südosten, mhm, türkische Armee gegen PKK. Und wenn man jetzt zum Beispiel jemanden tatsächlich von der PKK interviewt, was man ja manchmal in Dokumentationen macht, und dieses Interview dann in der Reportage verwendet, dann allein, dass man den da sprechen lässt, das kann hier schon als Propaganda für eine Terrororganisation gewertet werden, mhm, und dazu führen, dass man ausgewiesen wird. Mhm. Ansonsten, was Sie mit Beleidigung sagen, das würde ja auf deutsche Politiker auch zutreffen. Die darf ich ja auch nicht einfach, ich darf ja niemanden einfach in der Öffentlichkeit beleidigen. Also es ist ja dann. Ja. Und da ist die Grenze hier halt sehr niedrig. Okay. Wissen Sie eigentlich, wie das abläuft? Also sitzen auch genau in diesem Moment in irgendeiner türkischen Behörde Menschen und hören Radio 1? Liebe Grüße übrigens. Ja, möglicherweise. Also vielleicht lernen die dann ja was dazu. Ich habe mich das auch schon oft gefragt, ob alles irgendwie. Also ich habe es jetzt noch nie persönlich gemerkt. Ich habe nur von Kollegen gehört in letzter Zeit, dass die immer merken, wenn sie am Handy telefonieren, dann hören sie manchmal die letzten 20 Sekunden, die sie selbst gesprochen haben, nochmal. Mhm. Und da denkt, irgendwas stimmt doch hier nicht. Werde ich hier abgehört? Mhm. Ja, also ich meine, ich komme halt drauf, auch dieses ZDF-Neo-Magazin Royal zum Beispiel oder Extra 3 im NDR-Fernsehen, das hat ja nun keine Riesenquoten in Deutschland. Aber hier muss das ja irgendjemand in irgendeinem Büro geguckt haben. Erdogan hat überall seine Leute. Als er mal auf Staatsbesuch in Marokko war, vor 2 Jahren ungefähr, hat ein privater Fernsehsender hier live die Rede eines Oppositionsparteichefs übertragen. Erdogan hat das, obwohl es eine Live-Sendung war und er in Marokko unterwegs war, mitgekriegt, hat mit dem Handy den Chef dieses Fernsehsenders angerufen und gesagt, Fatih, was hast du denn da auf dem Sender? Schalt das sofort ab. Und Fatih hat gesagt, entschuldigen Sie, Herr Präsident, natürlich schalte ich das gleich ab. Also er hat überall seine Leute und mischt sich immer wieder ein. Wir haben hier in 20 Minuten wieder unsere türkische Presseschau und da fällt schon auf, dass Zeitungen sehr unterschiedlich berichten. Also die eine berichtet über einen großen Intrigenskandal in der AKP, die andere gar nicht. Wie finden Sie als Korrespondent eigentlich heraus, was Wahrheit ist und was Lüge? Ich muss versuchen, beide Seiten zu fragen. Das Problem hier ist, es gibt wahrscheinlich 85-90% sind absolut schon auf Regierungslinie gebracht und es werden immer weniger kritische Zeitungen, die es gibt. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel heute die Meldung kommt von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch an der türkisch-syrischen Grenze, habe die türkische Grenzpolizei syrische Flüchtlinge erschossen, allein im März und April, glaube ich, 3 oder 4. Dann muss ich versuchen, beide Seiten zu fragen. Also einerseits türkische Regierung, gibt oft keine Auskunft, schlicht und einfach. Human Rights Watch, da kann ich die Rechercheure fragen. Und ich kann auch hier Flüchtlinge fragen. Und was würden Sie jetzt sagen in dem Moment? Stimmt es oder stimmt es nicht? Ich fürchte, es stimmt. Also ich habe einen Flüchtling gesprochen aus Syrien, der ist im Oktober geflüchtet, genau an der Stelle. Und der sagte, wir mussten nachts rüber, weil die Grenze de facto seit fast einem Jahr dicht ist. Man kommt nur rüber mit Schleppern. $200 kostet das denn pro Person und nachts wird man rübergeleitet. Und der junge Mann, 21, hat mir gesagt, wir haben es geschafft nachts, aber wir wurden entdeckt und dann haben wir Schüsse gehört. Er weiß nicht, ob auf sie geschossen wurde, ob es Warnschüsse waren. Er hat es geschafft, hat sich versteckt, arbeitet jetzt hier schwarz in einem Hotel als Portier. Zum Abschluss noch eine Frage, die wir auch alle in Berlin und Brandenburg mitbekommen haben. Wir haben diese Demonstration und den Protest mitbekommen, als im Gezi-Park ein Einkaufszentrum entstehen sollte. Es entwickelt sich eine große Protestbewegung gegen Erdogan. Jetzt war ich gestern am Gezi-Park da in unmittelbarer Nähe und da wird ja wie verrückt gebaut. Also sind die Proteste am Ende sinnlos gewesen? Was jetzt im Moment gebaut wird, ist, dass der freie Teil des Platzes, der wird endlich mal schön gemacht. Der war eine Betonwüste. Und da werden jetzt schöne Steine hingelegt, ein paar Wasserbecken, ein paar Beete. Und dann darüber thront quasi noch der Gezi-Park. Was kommen könnte, dass die Stadtverwaltung und Erdogan ihre Pläne halt wahrmachen, dass sie statt des Parks ein Einkaufszentrum bauen. Das kann noch kommen. Noch ist der Park da. Vielen Dank an Thomas Bormann, bestimmt beim nächsten Türkei-Thema wieder auf Radio 1 zu hören. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Gerne. Wenn Sie jetzt sagen, Mann, das klang ja fast wie Coldplay, war das Coldplay? Nein, das war quasi, waren die türkischen Coldplay, wenn man so will. Diese Band heißt Nem, ein für eine deutsche Band sehr ungewöhnlicher Name wäre das. Das heißt nämlich übersetzt Luftfeuchtigkeit. Und der Titel, der so sanft sich in unser Gehör geschlichen heißt, heißt Nuclear Kish, was übersetzt bedeutet nuklearer Winter. Aber glaub gut, dass ich den Text nicht verstanden habe, aber musikalisch war es schön. Und jetzt kommen die türkischen Depeche Mode. Ach nein, jetzt kommen die englischen Depeche Mode. Es ist 17 Uhr. Dienstagnachmittag in Berlin und Brandenburg, Dienstagnachmittag in Istanbul, ja. Und das Temperaturduell haben Berlin und Brandenburg gewonnen. Ich hörte ja, dass da so 26, 27 Grad sind. Hier sind vielleicht jetzt gerade mal 20 auf der Dachterrasse, aber ist schön trotzdem. Wir senden in dieser Woche ja live von der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul. Und während in Deutschland die Zukunft von SPD-Chef Sigmar Gabriel die Schlagzeilen bestimmt und eine Messerattacke auf einem bayerischen S-Bahnhof, bei dem ein Mensch ums Leben kam, wird hier gerade diskutiert über... Ja, worüber eigentlich? Das erfahren Sie gleich in Ausgepresst, unserer türkischen Presseschau. Zeig mir deine Zeitung und ich sage dir, welches Land du bist. Radio 1, Ausgepresst. Die türkische Presseschau mit Micha Hölzen. Jeden Tag wertet mein Kollege Micha Hölzen hier auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul für uns die türkischen Zeitungen aus. Guten Tag. Ja, grüß Gott. Ja, da ist er. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, du hast einen sehr begrenzten türkischen Wortschatz. Schon dein Deutscher enttäuscht mich manchmal, Micha. Guckst du dir dann in den Zeitungen nur die Bilder an? Also ich orientiere mich tatsächlich so ein bisschen an den Bildern und dann erkennt man natürlich so Schlüsselworte wie Almanya oder Pelikan. Da ist man dann, weiß man schon so ungefähr, worum es geht. Eine Abkürzung hat man auch schnell drauf. AB zum Beispiel steht beispielsweise hier für EU. Ne? Europäische Union heißt Europa. Billy. Dann verschaffe ich mir einen Überblick durch die englischsprachigen Internetportale der türkischen Zeitung. Und dann kommt eigentlich der wichtigste Schritt. Ne? Dann hier im Goethe-Institut gehe ich einen Stockwerk tiefer, ne? Und da gibt es sehr gut deutsch sprechende Mitarbeiter. Und die nehmen sich dann so ungefähr eine Stunde Zeit, um mit mir die entsprechenden Artikel akribisch zu übersetzen. Spielt denn die Tatsache, also heute war es wieder in den Nachrichten, jetzt haben wir es wieder auf der Tagesordnung, dass Erdogan jetzt in der Angelegenheit Böhmermann auch gegen Springer-Chef Matthias Döpfner gerichtlich vorgeht, in den türkischen Zeitungen heute überhaupt eine Rolle? Nee, überhaupt nicht. Also der hat ja jetzt inzwischen auch diese einstweilige Verfügung, ist ja abgelehnt worden vom deutschen Gericht. Ne? Aber Springers Bild-Zeitung, die hat es trotzdem heute auf die Titelseite der konservativen Hürriyet geschafft. Die Bild, die hatte ja gestern von einem Plan B in der EU berichtet, falls der EU-Türkei-Deal scheitern sollte. Ne? Mit der Schlagzeile Europas Insellösung informiert die Hürriyet jetzt ihre Leser darüber, was da in der Zeitung mit den großen Buchstaben zu lesen war. Dass bei wieder steigenden Flüchtlingszahlen eben die Fährverbindung Richtung griechisches Festland gekappt werden sollen und dass dann eben auch die 6 Milliarden Euro Hilfsleistung nicht an die Türkei, sondern an den alten Erzfeind, an die Griechen fließen sollen. Der noch Premier Ahmet Davutoğlu soll jetzt angeblich in einer Woche seinen eigenen Nachfolger präsentieren. Das wird in den Zeitungen aufgegriffen. Ja, das wird vor allem in den oppositionellen Blättern wild spekuliert, wer denn da der nächste Ministerpräsident werden könnte. Top-Favoriten sind der amtierende Verkehrsminister Binali Yildirim oder der Schwiegersohn Erdogans, Berat Albayrak. Albayrak, der hatte 2004 Erdogans älteste Tochter Esra geheiratet und innerhalb kürzester Zeit eine, man muss es so sagen, Bilderbuchkarriere hingelegt. Also ein kluger Schachzug offenbar, dieser Hochzeit. Ja, also ein richtiger Senkrechtstarter. Und der ist jetzt momentan amtierender Energieminister. In verschiedenen Zeitungen wird darauf hingewiesen, dass beide Kandidaten bei Außenterminen inzwischen immer da zu finden sind, wo auch Erdogan sich gerade aufhält. Das wird dann auch mit Fotos belegt. Mhm. Und für die türkische Opposition ist der kommende Ministerpräsident dann auch ein Gradmesser für die Frage, wie autokratisch wird Erdogan zukünftig regieren? Sollte sich... Jetzt Moment, ist es hier sehr, sehr windig gerade. Jetzt, sollte sich Erdogan wirklich den eigenen Schwiegersohn als Ministerpräsidenten installieren, dann wird das als klarer Hinweis darauf gewertet, wie die Reise für die Türkei innenpolitisch demnächst weitergeht. Micha, du wühlst dich ja jeden Tag durch den türkischen Blätterwald. Sind denn die türkischen Zeitungen eigentlich genauso aufgebaut wie die deutschen? Absolut. Also es gibt den Politikteil, Inland, Ausland, Kultur, Sportteil, also das ganze Programm. Auch Kreuzworträtsel fehlen dann nicht. Da bin ich zum Beispiel Beispiel ganz schlecht immer noch. Ne? Was ja, mich auch dann, in Deutschland. Was mich dann aber tatsächlich überrascht hat, war, dass es auch Seiten mit Todes- und Traueranzeigen gibt. Mhm. Ne? Die sind auch hier in Schwarz-Weiß gehalten. Und der Islam, der hat eigentlich eine große Vielfalt, auch beim Umgang mit dem Tod. Und es gibt Gelehrte, die sagen, Trauer ist eigentlich schon fast Blasphemie, denn Allah, der holt ja die Toten wieder zu sich. Der Tod ist nach dieser Auslegung der Höhepunkt des Lebens und deshalb sind Tränen und Trauer völlig unangebracht. Ne? Mhm. Aber Traueranzeigen sind gerade in der türkischen Mittelschicht weit verbreitet. Auch da zeigt sich in diese sehr spezielle Position dieses Landes zwischen Morgen- und Abendland, zwischen der westlichen Lebensweise und islamischen Traditionen. Türkische Impressionen im Zeitungsformat gibt es auch morgen wieder hier auf der Radiobrücke Istanbul. Vielen Dank, Micha. Ja. Es ist heute etwas wolkiger, in Istanbul etwas kühler. Und auch in Brandenburg und Berlin soll es ja dann ab Samstag meines Wissens wohl kühler werden oder nicht mehr ganz so sommerlich bleiben, wie es in den nächsten Tagen wird. Das erfahren wir gleich genauer. Radio 1, live vom Bosporus. Wetter. Das Berlin-Brandenburg-Wetter gibt es heute wieder live aus Istanbul. Und da Moderatoren oft genug den Wetterbericht vortragen, lassen wir uns das Wetter jeden Tag von einem Gast vortragen, der irgendetwas mit Istanbul, aber auch mit Deutschland zu tun hat. Heute freue ich mich auf İpek Çağlayan. Sie ist 22 Jahre alt und lernt gerade hier im Goethe-Institut Istanbul und wollte hier auf gar keinen Fall im Radio reden und wurde dazu gedrängt, weil sie lernt auch noch nicht so lange Deutsch. Also haben Sie bitte Rücksicht mit ihr. Hallo İpek. Hallo. Das klang schon mal gut. Was arbeitest du, was machst du in Istanbul? Ich studiere Medizin hier. Ich bin im dritten Semester hier. Und ja, das ist schon sehr gut. Warum möchtest du Deutsch lernen? Ich habe einen Plan gemacht und ich will nach Deutschland gehen. Und hier will ich Facharzt werden. Facharzt? Ja. Wow. Wo möchtest du nach Deutschland gehen? In welche Stadt? Ich weiß nicht, aber Berlin vielleicht. Gute Antwort, Berlin zu sagen. Was findest du denn an der deutschen Sprache besonders schwierig? Ja, ich finde Deutsch sehr schwierig, weil viele Artikel und Dativ, Akkusativ und Genitiv gibt es. Ja. Ja, da haben viele Deutsche auch Probleme mit Akkusativ und Genitiv und so. Wie oft warst du eigentlich schon in Deutschland? Ich habe 3-mal in Deutschland waren. Ja, besucht? Besucht, ja. Erstes Mal ist für Interrail-Reise. Dann ich gehe für meine Schwester zu besuchen. Also die Schwester besucht. So, und jetzt ist Zeit für den Wetterbericht. Und gemeinerweise ist heute das Wort Waldbrandgefahr mit dabei. Es tut mir so leid. Das ist für Nicht-Muttersprachler sicher nicht ganz einfach. Bühne frei für İpek Çağlayan. Momentan in Berlin und Brandenburg viel Sonne oder locker bewölkt und trocken. Temperaturen um 24 Grad. Achtung, die Waldbrandgefahr ist im Nordwesten Brandenburgs gerade hoch. Heute Nacht gehen die Temperaturen runter auf 12 bis 8 Grad. Morgen erneut viel Sonne, nur gelegentlich Wolken bei maximal 27 Grad. Am Donnerstag heiter. Im Verlauf des Tages örtlich Schauer oder Gewitter, aber wieder bis 27 Grad. Das war sehr gut, fantastisch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Das Berlin-Brandenburg-Wetter aus Istanbul hat wirklich Spaß gemacht mit İpek Çağlayan. Dankeschön. Bitteschön. Hier sind jetzt alle ganz, ganz aufgeregt, weil in knapp 10 Minuten gibt es hier ein Interview mit einem Literatur-Nobelpreisträger, nämlich mit Orhan Pamuk. Jetzt noch ein bisschen Musik. Es ist 17.30 Uhr. Ich gebe es zu, live von der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul zu senden, Ihnen allen in Brandenburg und Berlin die Verbindung zwischen Deutschland und der Türkei näher zu bringen, ist ja schon wirklich aufregend. Vor allem jetzt, da die türkische Politik in Deutschland sehr umstritten ist und wir als EU uns in der Flüchtlingsfrage ja in eine gewisse Abhängigkeit gegenüber der Türkei begeben haben. Aber jetzt bin ich doch noch nervöser, denn gleich begrüße ich hier einen echten Nobelpreisträger, der Literaturnobelpreisträger und gebürtige Istanbuler Orhan Pamuk, jetzt gleich live bei uns zu Gast. Und hier werden schon wild Promi-Selfies geschossen. Schön, dass Sie mit uns gemeinsam über die Radiobrücke Istanbul gehen. Jetzt mit einem, ja, das kann man sagen, Weltstar. Er ist Nobelpreisträger. Der erste und bisher einzige türkische Literaturnobelpreisträger. 2006 bekommt Orhan Pamuk die höchste literarische Auszeichnung. Seine Bücher sind weltberühmt und wurden bisher in 35 Sprachen übersetzt und in über 100 Ländern veröffentlicht. Auch in Deutschland sind seine Bücher Bestseller. Immer wieder im Zentrum seiner Romane Istanbul, seine Heimatstadt, in der er 1952 geboren wird. Mit Ausnahme von 3 Jahren in New York hat er seitdem in keiner anderen Stadt gelebt. Heute wohnt er sogar wieder in dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Istanbul im Wandel der Zeiten ist auch das Thema seines aktuellen Buches »Diese Fremdheit in mir«. Wir freuen uns sehr. Hoş geldin, Orhan Pamuk, jetzt zu Gast live auf der Dachterrasse des Goethe-Instituts in Istanbul. Herzlich willkommen, Orhan Pamuk. Çok memnun oldum. Canlı yayın yapıyoruz İstanbul'dan, heyecan içindeyim. Und bevor sie übersetzt, auch herzlich willkommen an unsere Übersetzerin Tijen Togay aus dem Goethe-Institut. Herzlichen Dank. Ich bin sehr aufgeregt, dass wir eine Live-Übertragung hier aus Istanbul machen können. Ja, Ihr aktuelles Buch, Diese Fremdheit in mir, das liegt ja vor mir, ist eine Liebeserklärung an Istanbul. Was lieben Sie an Istanbul? Kafamdaki tuhaflık kitabınızda. Çok özür dilerim. Kafamda bir tuhaflık kitabınızda biraz önce konuştuk, uyardınız. İstanbul'a karşı bir aşkı ilan ediyoruz. İstanbul'dan neyini seviyorsunuz İstanbul'da? Kurze Frage, lange Übersetzung. Ben İstanbul'la ilişkimi böyle şekerli büyük bir aşk macerası gibi anlatmak istemiyorum. Ich möchte eigentlich die Liebe gegenüber Istanbul nicht wie ein Bonbon erklären. Bütün hayatım boyunca bu şehirde yaşadım. İnsanlıkla bu şehirde tanıştım. Her yazar gibi insanları anlatmak istedim. Ama bütün hayatım boyunca bu şehri anlattığım için İstanbul'u anlatmış olduğumu 45 yaşından sonra kitaplarım yurt dışına çevrilince anladım. Ich lebe in Istanbul seit eh und je und ich versuche mit meinen Romanen diese Stadt zu erzählen, über diese Stadt zu erzählen. Und seitdem ich schreibe, habe ich dann mitbekommen, dass ich dann über Istanbul schreibe und das so aufgenommen wird, dass das eine Liebe gegenüber Istanbul ist. Sie begleiten ja in diesem Buch einen türkischen Straßenverkäufer im Laufe der Jahre. Nun werden Sie nicht so viele Straßenverkäufer persönlich kennen. Wie haben Sie denn die Sorgen und Nöte der Straßenverkäufer recherchiert? Romanınızda bir sokak satıcısından bahsediyorsunuz ve onun duygularından bahsediyorsunuz. Birçok sokak satıcısını tanıdığınızı zannetmiyorum. Nasıl o duyguları taşıyabildiniz romanınıza? Zannetmeyerek yanılıyorsunuz. Pek çok sokak satıcısı tanıdım. Bu kitabı yazabilmek için yalnız bozacılar değil, pek çok kitap sokak satıcısıyla yalnız sokak arkadaşlık ettim, konuştum. Biraz anlatırım onu. Da muss ich eigentlich widersprechen. Ich kenne sehr viele Straßenverkäufer. Ich kenne Boza, das ist ein spezielles Getränk. Um einen Boza-Verkäufer geht es in dem Buch zur Erklärung, genau. Genau. Ja. Und habe auch Freunde gebildet für diesen Roman und ich kenne sehr viele Stadtverkäufer. İstanbul'un zengince, orta yukarı sınıf diyebileceğimiz Nişantaşı'ndan gelen bir yazarım. Kendi çevremin bakış açısından pek çok roman yazdım. Bu kitapta dışarıdan gördüğüm bir dünyayı içeriden anlatabilmek için araştırdım, insanlarla arkadaşlık ettim sokakta. Pilav, nohutlu pilav, tavuklu pilavsa da adamın. Önce tavuklu pilavını yedim. Sonra onunla geyik yaptım. Arkadaşlık ettim. Kimisi evime geldi. Kimisiyle sonra başka arkadaşlarım gitti, konuştular. İnsanlarla konuşarak yazdım bu romanı. Ich komme aus der oberen Schicht. Ich komme aus Nişantaşı, die eigentlich reiche Schicht. Ich habe auch bisher aus diesen Augen geschrieben, aber ich habe für diesen Roman wirklich Freundschaften mit Straßenverkäufern gegründet. Okay. Sie waren auch zu Gast bei mir zu Hause. Wir haben Reis und Hähnchen zusammen auf der Straße gegessen. Wir haben auch Witze miteinander gemacht und ich musste dieses Leben erleben, selbst persönlich, um diesen Roman schreiben zu können. Şimdi mesela Beyoğlu'ndayız. Burası kahramanım tarla başına oturuyor. Romanda epey bir Beyoğlu lafı var. Ta 70'lerden 2012'ye kadar Beyoğlu'na ne olup bittiğini bir romanım dokunduruyor. Ben Beyoğlu karakolundan emekli komiser buldum, onunla konuştum, bana anlattı işte. Siz hepsini söylemeyeyim şimdi, şaşırırsınız. ya da yalnızca bozacılar değil, çeşit çeşit satıcı. Çok düğün var romanımda. Düğün salonu sahipleriyle çeşit çeşit konuştum. Siz yavaş yavaş çevirin, daha çok anlatırım. Tamam. Evet. Sie muss kurz Luft holen, die Übersetzerin. Ja, genau. wir sitzen jetzt gerade in Beolo und mein Straßenverkäufer kommt aus Beolo. Ich habe mich zum Beispiel mit dem Polizeiamt in Beolo befreundet, habe mit ihnen Gespräche geführt. Ich war in, es gibt Hochzeitsstätten, wo Hochzeiten gefeiert werden, habe mich dort aufgefunden, habe Hochzeiten miterlebt. Und ja, ich habe dieses Leben dieser Schicht erlebt und persönlich mitgelebt. Aslında İstanbul'da yaşayan herkesin dışarıdan gördüğü bir alemi, çalışanların, yoksulların, kenara itilmişlerin, İstanbul'a gelip köşede kalanların ama bu şehrin hareketini, gücünü kazandıran insanların hayatını anlattım. Onlarla birebir konuşmalar yaparak, tabii ki en sonunda yaparsınız da en sonunda en sonunda iş romancının hayal gücüne kalır tabii ki, ama bunları da bilmek lazım. Also ich habe versucht diese Dynamik, diese lebende Dynamik, es ist ja auch ein großer Teil von uns, von unserer Gesellschaft, diesen Teil drinnen im Mittelpunkt, also ich habe im Mittelpunkt gestanden, habe dieses Leben erlebt und habe dann aus diesen Augen versucht, diese Gemeinde, diese Gruppe in meinem Roman zu beschreiben. Ich sage die ganze Zeit Literaturnobelpreisträger, vor 10 Jahren hat er den gewonnen. Gleich reden wir mal weiter, dann frage ich den Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk live zu Gast auf Radio 1, wie denn das jetzt ist, mit einem Nobelpreis zu leben, ob sich das Leben sehr verändert hat. In Istanbul, in Berlin und Brandenburg erleben Sie gerade einen Literaturnobelpreisträger live. Die nächste Frage haben wir ihm schon übersetzt, deswegen kann ich auf einmal Deutsch, aber er kann gleich antworten. Also jetzt sage ich die ganze Zeit Literaturnobelpreisträger. Vor 10 Jahren haben Sie den Preis gewonnen. Wie hat das Ihr Leben verändert? Werden Sie auf der Straße angesprochen? Nobel ödülü hayatımı elbette değiştirdi. Ama ödülü aldığım zaman New York'taydım. Telefonla bana söylediler. Hep bana hatırlatırlar. İlk tepkim bu benim hayatımı değiştirmeyecek olmuştur. Der Preis hat natürlich mein Leben geändert. Ich habe das diese Information, als ich in New York war, erhalten und die erste Reaktion war, dieser Preis wird mein Leben nicht ändern, aber er hat mein Leben geändert. Olumlu bir şekilde değiştirdiğinin örneği ondan evvelki senelerde hep bana Nobel ödülünü ne zaman alacaksınız diye soruyorlardı. O sorudan kurtulduk. Ama onun yerine Nobel ödülünü alınca neler hissettiniz sorusu başladı. Positiv war, man hat mich zuvor immer gefragt, wann wirst du den Nobelpreis erhalten? Aber dann kam die Frage, was fühlst du jetzt? Çok sevindim. Çok mutlu oldum. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin sehr glücklich. Bu Türkiye için güzel bir andı. Das ist für die Türkei ein schöner Moment. Şakası bir yana, Nobel aldığımda 46 dile çevrilmiştim. Şimdi 62 dile çevrilmiştim. Vaziyette kitaplarım, daha çok okurum var. Daha çok sorumlu hissediyorum. Ne yazık ki politik sorumluluk da istiyorlar. Spaß beiseite. Die übersetzten Werke, meiner Werke, hat sich die Zahl hat sich sehr erhöht. Man fragt jetzt auch politische Fragen, richtet politische Fragen auch an mich und es hat sehr vieles bewegt. Wenn Sie wollen, können wir gerne Musik anfangen, weil wir haben Politik gesagt. Politik sollten Sie anschauen. Aber ich bin offen für politische Fragen. Ja, dann gleich die nächste politische Frage. Wie wichtig ist für einen Romanautor das politische Umfeld? Şimdi pek çok bir romancı ve politika konusunda söyleyecek o kadar çok şey var ki ama önce kafamda bir tuhaflığa geri dönerek politik bir şeyler söylemek isterim. Es gibt sehr vieles als Schriftsteller über die Politik zu sagen. Da könnte man stundenlang darüber reden. Aber ich möchte mich gerne auf diesen neuen Roman beziehen. Bence bir romancının politikası romancılığından kaynaklanmalı. Roman sanatı yalnızca roman sanatının gücü insanoğlunun çok özel bir yeteneğine dayanır. Biz insanlar kendimizi başkalarının yerine koyabiliriz ve dünyaya başkalarının gözünden bakabiliriz. Ve başkalarını anlamanın ilk adımı şefkate, başkalarıyla özdeşleşmeye dayanır. Bu da romancılığın en kuvvetli yeteneğidir. Der wichtigste Standpunkt von einem Schriftsteller, der einen Roman schreibt, ist, dass man sich in anderen Leben reinsetzen kann, dass man sich in dieses Leben reinsetzt und fühlt, was der Mensch miterlebt. Und das ist eines der wichtigsten Seiten eines Romanschriftstellers und darauf muss man aufbauen. Romanımda belki şuradan başlayalım. Şimdi Almanya'yla konuştuğumuz için Bertolt Brecht der ki yazarlara siyasetiniz sorulduğunda parti kartınızı değil kitaplarınızı gösterin. Ich habe das erste Mal was verstanden, Bertolt Brecht. Ja. Genau. Und als man Bertolt Brecht gefragt hat, pardon çok özür dilerim, sorun... Siyaset görüşleriniz sorulduğunda parti kartınızı değil, kitaplarınızı gösterin. Als man Bertolt Brecht gefragt hat nach seiner politischen Meinung, hat er gesagt, nicht die politischen Karten auf den Tisch legen, sondern die Bücher auf den Tisch legen. Kafamda bir tuhaflığın kahramanı Mevlüt Karataş'ın siyasi görüşleri var. Belirli partilere oy atıyor, belirli partileri sevdiğini söylüyor. Onu kitabı okursanız göreceksiniz. Ama kitabın siyaseti oradan kaynaklanmıyor. Der Straßenverkäufer vertritt eine politische Meinung in meinem Buch. Aber diese politische Meinung kommt, er vertritt diese politische Meinung und die kommt aus dem Buch, aus der Geschichte. Birinci siyasi olan yan Nişantaşlı Orhan'ın Kuştepeli, Duttepeli yoksul mahalleden Mevlut'u anlama gayreti, azmi, niyeti. Also das ist mehr der Wille und die Arbeit, die Orhan darin reingesteckt hat, diesen Straßenverkäufer zu verstehen. İkincisi Mevlut kendisi bir sokak satıcısı olduğu için kuvvetli siyasi düşüncelerini söyleyemiyor. Satışlar biter. Bir partiyi tutarak dondurma satamazsınız. Es ist auch der Straßenverkäufer Mevlüt kann über seine politischen Meinungen nicht offen reden. Man kann einem Eisverkäufer nicht einfach offen Fragen stellen. Und da kommt die politische Meinung von dem Schriftsteller ins Spiel. Ayrıca romanda İstanbul'un her köşesine gidiyor Mevlüt. Bir sokak satıcısı İstanbul'un her köşesine gidebildiği için de bu romanı yazdım. Bu roman için zevkle araştırdım tabii. Dieser Mevlüt, dieser Straßenverkäufer geht natürlich in jede Straßenecke von İstanbul und kennt auch jede Straßenecke. Und deshalb hat er diese politische Wahrnehmung. En iyi arkadaşı Alevi, Kürt yani çifte azınlık ve Marksist. Sein bester Freund ist ein Alevite, ein Kürde und ist Marxist. Amcasının oğulları milliyetçi, faşizan milliyetçi ve çok baskıcı. Seine Cousins sind Nationalisten, faschistische Nationalisten und ja und sind repressiv. Bunlar da yetmiyormuş gibi Mevlüt bir de böyle şeyh gibi hoca efendi tarzı bir tarikata gidiyor. Birazcık psikanalize gider gibi o adamla ahbaplık ediyor. Noch hinzu kommt was ganz interessantes, dass dieser Straßenverkäufer auch einer religiösen Gruppe angehörig ist und dort sich aufführt wie ein Scheich. Mevlüt bütün bu bunların üçü de değişik siyasi odak noktaları ama Mevlüt akıllı biri olduğu için bu üç merkezi arkadaşlarından saklıyor. Çünkü biri öbürüne kızar, öbürü buna kızar. Er ist aber sehr klug und erzählt nicht über diese verschiedenen politischen Gruppen, die er eigentlich vertritt, seinen Freunden. Weil wenn er das tun würde, würden sie auf ihn schimpfen. Kitabın politik dünyası böyle. Ama siz şimdi herhalde biraz da güncel politikayı merak ediyorsunuzdur. Das politische Umfeld dieses Buches ist das. Und, aber Sie sind ganz bestimmt interessiert an der aktuellen politischen Lage jetzt hier in der Türkei. Ja, aber er hat es eigentlich ganz gut erklärt. Sie können ja fragen, ob ich ihn da richtig verstanden habe. Ein Romanautor gibt keine politischen Interviews, sondern ein Romanautor spricht durch seine Romane. Doğru mu anladım o zaman? Bir roman yazarı politik röportajlar vermiyor ama kitaplar aracılığıyla fikirlerini dile getiriyor. Yok, politikte öyle bir şey soruyorsa o Mevlüt'ün görüşleriydi. Şimdi kendi görüşlerimi de söyleyebilirim yani. Das waren ja, ich glaube es waren ja. Das waren die Meinungen von Mevlüt, aber er kann sehr gerne auch über seine politische Meinung sich äußern. Şimdi ben Alman basını da yakından takip ediyorum. Alman basını Türkiye'de ne olup bittiğini gayet güzel takip ediyor. Ich verfolge auch die deutsche Presse und ich weiß, dass die deutsche Medien sehr gut informiert sind über die türkische Lage. Wir haben jetzt, ich muss ganz kurz unterbrechen, wir haben jetzt nur noch eine Minute Zeit etwa. Wenn er sich denn politisch zur Lage äußern will, ich will ihn ja nicht in Bedrängnis bringen, aber wenn er natürlich so eine Meinung dazu hat, was hier gerade passiert mit der AKP zum Beispiel, dann kann er die natürlich äußern, aber ich möchte ihn dazu nicht drängen. Sizi sıkıştırmak istemiyorum bu konuda. Eğer bir şey, eğer AKP ile ilgili bir şey söylemek Peki, AKP ile ilgili de hükümet, devlet her zamanki gibi baskıcı. Gazeteleri kapatıyorlar, yazar hapse atıyorlar, dayak atıyorlar, kurşunluyorlar, mahkeme kapısında kurşunluyorlar, mahkeme kapısında sıkıştırılmak nedir? Bütün bunları yaşadım, bilirim. Türkiye'de tam bir demokrasi yok. Bizim bir seçim demokrasimiz var. Batı'daki gibi tam bir demokrasi değil bizimki ama bir sandığımız da var. Gidip de orada seçim oy atıyoruz. Ama demokrasiyi çok sevmeyen insanlar %50 alıyorlar. Ya da fikir özgürlüğüne inanmayan insanlar %50 oy alıyorlar. Eskiden de böyleydi. Sanmayın ki eskiden bir özgürlük vardı, güllük gülistanlıkla AKP geldi, çok kötü oldu. Hayır. Eskiden de böyle baskıcıydı. Eskiden de yazarları döverler, eskiden de yazarları hapse atarlar. Bir de bak sonra da ertesi günde tehdit ederlerdi. Bunlar değişmedi. Also Sie wissen, es werden Zeitung beschlagnahmt, Journalisten eingesperrt. Nicht über die AKP, aber generell über die Region. Mhm. Es ist zurzeit wahnsinnig viel los, viel Druck wird ausgeübt. Das war früher so, das ist immer noch so. Es wird mit der Zeit wird sich das vermehren, hat sich auch vermehrt. Wir haben keine Demokratie, wir haben eine Wahldemokratie. Eine Demokratie, die auf die Wahlen gerichtet ist. Bir de son şey söyleyeceğim. Bu olup bitenlerden kafamda bir tuhaflığın kahramanı Mevlüt hiç memnun değil. Und alles, was hier in der Türkei passiert, stört den Straßenverkäufer eigentlich sehr. Vielen Dank an Orhan Pamuk. Ein sehr, sehr schönes Ende. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer in Radio 1. Wir haben halt, ich glaube, noch nie einen Literaturnobelpreisträger auf Radio 1 zu hören gehabt. Deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen länger geredet. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Und jetzt geht's, glaube ich, weiter in Potsdam. Es ist 18 Uhr. Noch eine Stunde an diesem Dienstagnachmittag begleiten wir Sie in Berlin und Brandenburg nach Hause, in den Feierabend oder was immer Sie gerade tun. Wir bringen in dieser schwierigen Phase der Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei Ihnen diesen vielen von uns sehr fremdes Land näher. Das war kein gutes Deutsch, es hat mir in die Grammatik geregnet. Hier live von der Dachterrasse des Goethe-Instituts Istanbul. Aber gleich geht's mal nicht um Politik, sondern um die türkische Sprache. Ein für mich bislang hoffnungsloses Unterfangen, auch nur ein paar Brocken zu sprechen. Aber gleich wird Ihnen und mir eine Sprachlehrerin dabei helfen. Wir sind sehr gespannt. Und jetzt wird es zumindest für mich auch ein bisschen peinlich. Hörst du? Lernst du? Weißt du? Der Radio 1 Kulturcheck. Es kann uns allen ja in Berlin und Brandenburg zumindest nicht schaden, ein paar Worte Türkisch zu können. Also versuchen wir es alle zusammen. Ich freue mich, dass Emine Karaca hier ist. Sie ist Lehrerin hier am Goethe-Institut. Guten Tag, hallo oder merhaba? Merhaba. Bei Ihrem Namen geht es jetzt ja schon los. Wahrscheinlich vielleicht gleich die Frage, wie spreche ich den Buchstaben C richtig aus? Also geschrieben wird es Karaca mit einem C drin. Wie ist es richtig? Karaca. Karaca wie in Dschungel. So ungefähr, ja. Genau. Und auch wenn nach meinem Eindruck vor allem CSU-Politiker immer wieder von Erdogan sprechen, das G wird ja auch fast nie mitgesprochen, also deswegen auch Erdogan, oder wird das G irgendwann mal mitgesprochen? Das wird eigentlich fast nie mitgesprochen. Es wird nur, der Vokal wird ein bisschen länger gesprochen, aber ansonsten sehr selten. Man hört ihn also nicht raus. Also den Buchstaben G gibt es eigentlich nicht. Er ist nur für Länge des Vokals danach zuständig. Nee, wir haben ja ein G. Ja, aber man hört es halt nicht. Aber das ist ein Jumuschak-G. Da ist so ein... Ein was-G? Ein Jumuschak, ein weiches G. Ja, ein Jumuschak-G, ja, ich habe mir schon was gelernt. Was ist eigentlich das Besondere an der türkischen Sprache? Sie ist ja schon besonders kompliziert, oder? Also wenn das kleine Wort Danke heißt Teşekkür ederim, dann weiß ich, was uns blüht. Ja, es geht ja auch einfacher. Kannst du ja auch Saul sagen. Habe ich mehrmals versucht, versteht ich niemand. Auch nicht. Teşekkürler? Das ist ja jetzt nicht kürzer, das hilft mir auch nicht. Teşekkür? Teşekkür. Teşekkür. Also wie eine... Teşekkür. Teşekkür. Kür. Teşekkür. Ja, hätten wir das auch. Wir wollen ja heute in unserer ersten Kursstunde über Begrüßung und Flirten reden. Hallo ist Merhaba, das habe ich schon gehört. Was sagt man sonst noch zur Begrüßung und was bedeutet das? Am Morgen kannst du Günaydın sagen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ich höre jetzt auf, Günaydın. Okay, Günaydın. Und dann Merhaba, das kannst du jederzeit sagen. İyi günler heißt guten Tag. Nochmal bitte. İyi günler. İyi günler. İyi. İyi. Günler. Günler. Günler. İyi günler. Günler. Günler. Ler. Ler. Ler. Okay, ich begreife es nicht. Ist das jetzt ein R oder ein Sch am Ende? Was ist das? Ler. Günler. Günler. Günler. Günler. Das war jetzt super, Günler. Ja, okay, das ist das, was war das überhaupt übersetzt? Guten Tag. Guten Tag, gut. Und gute Nacht? İyi geceler, aber da kommt noch der Abend vor. Und der ist was? İyi akşamlar. Oh Mann, ey. Nochmal bitte? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nicht irgend, İyi. Ja. Akşamlar. İyi. İyi. İyi. Akşamlar. Akşamlar. Evet? Ja, was ist evet, was? Ja. Ja, ach so, okay. Ja, und dann möchte ich natürlich wissen, wir wollten ja eigentlich über Begrüßung und Flirten reden. Was ist ein Kompliment, das nicht zu dick aufgetragen ist, aber trotzdem irgendwie charmant ist? Also wenn man jemanden noch nicht so richtig gut kennt, aber sagt, ach, ich würde mal sagen, so rein übersetzt, Sie sind ja eine tolle Frau oder sowas in die Richtung. Çok güzel bir kadınsınız. Das ist komplett sinnlos, dass ich das probiere. Oder çok hoşsunuz. Das klang wie Schoko-Kokosnuss. Genau, çok hoşsunuz. Çok hoşsunuz. Hoşsunuz. Çok hoşsunuz. Ja, das klappt. Das klappt, ja. Die wichtigen Sätze, die funktionieren. Ja, gehe ich jetzt schon zu weit, wenn ich frage, also das muss man ja auch sagen, wie ist das mit dem Kennenlernen überhaupt? Wo lernt man sich in der Türkei kennen? Also ist das sowas, dass man, ist das schon zu viel, wenn ich an einem Tisch sitze, eine Frau kennengelernt habe und dann sowas in die Richtung sage? Ist das schon zu dick aufgetragen, du bist eine tolle Frau, oder fängt man da sehr viel vorsichtiger an, gerade im Vergleich zu Deutschland? Kommt drauf an, welche Signale du davor bekommen hast. Also es könnte schon klappen. Sind die Signale denn identisch in der Türkei und Deutschland? Ich würde sagen schon. Also Blickkontakte... Mhm. Und so schon so ein bisschen seitlich hinschauen, versuchen zu flirten, ist, glaube ich, vergleichbar. Mhm. Und wenn es dann fast zum Äußersten kommt, wie klingt die Frage, möchtest du noch mit auf einen Tee hineinkommen? Tee, mit Tee kommst du, glaube ich, nicht so weit. Ja, ich wollte zurückhaltend sein. Bichai içermis. Bichai içermis? Bichai içermis. Bichai içermis. İçer? İçermis. İçermis. Bichai İçermis. Sollen wir einen Tee trinken? Sollen wir noch einen Tee trinken? Okay. Ist vergleichbar. Ist, aber weil hier alle gelacht haben, ist das auch schon eine Nummer zu dick? Nö, das war nur, glaube ich, nur der Tee. Ach so, der Tee, okay. was trinkt man dann normalerweise? Ich meine, wenn du in einem Café bist oder in einer Bar, vielleicht ein Wein, ein Bier. Ich war jetzt ja schon vor der Haustür. Ach so, ja. Dann wird man vielleicht noch zum Café eingeladen. Okay. Und das wäre was, das als letzten Satz? Bikachwe Charmis. Ist doch das Gleiche. Ja, das ist aber Tee und Kaffee. Okay, hörte sich für mich ähnlich an. Ja, und Emine Karaca, habe ich jetzt schon gelernt, oder Karaca? Karaca. Karaca ist Lehrerin hier am Goethe-Institut Istanbul und wird uns auch die nächsten Tage begleiten. Morgen reden wir mit ihr darüber, wie man in der Türkei angemessen Kritik übt, richtig? Das machen wir. Ja, vielen Dank. Oder Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Was auch immer. Dankeschön. Ja. Hörst du? Lernst du? Weißt du? Der Radio 1 Kulturcheck. Auf der Radiobrücke Istanbul läuft viel vertraute Musik, die Sie kennen, haben Sie auch heute und gestern schon den ganzen Tag gehört. Aber es ist auch, ab und zu kommt ein türkischer Song, der Ihnen vielleicht nicht so vertraut ist, den wir für Sie rausgesucht haben. Das war gerade, ich bemühe mich mit der Aussprache, Mert Tünay mit Güzel. Das ist ein gelernter Chemiker, der Mert Tünay, und hat sogar einen Doktortitel. Er kommt aus Ankara und widmet sich seiner zweiten Leidenschaft, nämlich der Musik. Und 2013, also auch schon 3 Jahre her, wurde er als bester Newcomer mit dem türkischen Music Award ausgezeichnet. Und jetzt kommt vertraute Musik von Jacob Balance. Es ist 18.30 Uhr. Ja, sich ab und zu mal die Ohren durchpusten zu lassen mit nicht ganz so vertrauten Klängen, auch das ist Teil unserer Radiobrücke Istanbul, in der wir Ihnen diese Woche die Türkei und insbesondere Istanbul näher bringen, politisch, kulturell und auch sportlich. Gleich wird es hier noch voller, als es sowieso schon die ganze Zeit ist. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Musiker, wenn ich das richtig sehe. Der eine hat ein Instrument in der Hand, was aussieht wie ein totes Huhn. Wir werden erfahren, was das sein wird. Also gleich gibt es hier ungewöhnliche Musik, vielleicht ungewöhnliche Musik für deutsche Ohren. Erstmal vertraute Musik von Megan Lane, Someday We Will Leave This Town. Bis Donnerstag wird jeden Tag um diese Zeit Live-Musik hier auf Radio 1 für Sie gespielt, live aus Istanbul. Wer heute zu hören ist, das sagen wir Ihnen jetzt. Türkischen Reggae hört man eher selten. Good Vibrations hat sich auch das Istanbuler Musikkollektiv von Komik Günler auf die Fahne geschrieben. Denn Komik Günler bedeutet lustige Tage. Dieses Lebensmotto spiegelt sich in der Musik der türkischen Offbeat-Fetischisten wider. Graue und anstrengende Tage gibt es zu Genüge, wo ein entspannter Reggae nicht schaden kann. Mit Posaune, Bass, Gitarre, Trommel und Saxophon spielen sie in wechselnder Besetzung an allen Orten, wo immer sie dürfen und Live-Musik angesagt ist. Den ganzen Sommer sind Cihan, Faruk, Tolga, Serhat, Erin und Mikael unterwegs auf Festivals mit Bands wie Bandista oder Babasula und verbreiten den neuen Sound von Istanbul. Sie packen traditionelles türkisches Kulturgut in ein entspanntes Ska- und Reggae-Gewand und verbreiten gute Laune. Und jetzt sind sie live zu Gast bei Radio 1 auf der Dachterrasse Litera des Goethe-Instituts Istanbul. Wir freuen uns sehr. Hoş geldiniz, Komik Günler. Und die ganze Band ruft jetzt mal bitte Hallo, also Merhaba. Sie klingen noch ein bisschen müde. It sounds a little bit tired. Merhaba. Merhaba. Ja, es funktioniert also. Als Erste spreche ich kurz mit Mikael Şimşek. Er spielt Posaune. Als Übersetzerin hilft die schon vertraute Emine Karaca. Mikael, warum hast du ausgerechnet mit Posaune spielen angefangen? Neden özellikle trombon çalmaya başladım? Bir özelliği yok. Asker lisede eğitim aldım ben. Orada mecburiyetten. Sen bunu çalacaksın dediler. Ben de çaldım. Es hat eigentlich in der Militärschule angefangen, also es musste nicht, also ich habe mir das nicht selber ausgewählt, ich musste einfach dieses Instrument wählen und ich habe es auch gespielt. Und macht es dann auch ein bisschen Spaß? Käferdürmchen. Tabii ki. Natürlich. Er antwortet deutlich kürzer als Orhan Pamuk vorhin, merkt, fällt mir gerade aus. Wie seid ihr alle zusammen eigentlich zum Reggae gekommen? Hep birlikte nasıl Reggae'de buluştunuz? Ya aslında hep birlikte bir sokakta buluştuk da sonra işte müziğe böyle sadece reggae değil aslında daha çok reggae, ska işte birazcık da yine etnik öğeleri barındıran bir müzik yapıyoruz. Hani sadece reggae diye kısıtlamak pek komik günlere uymuyor aslında. Aslında reggae'de buluşmadık sokakta. Ne jetzt wer deutsch über. Wir haben uns nicht bei reggae getroffen, sondern auf der Straße und es ist auch schwierig einzugrenzen. Es ist nicht nur Reggae, es sind auch andere Elemente mit dabei. Und es ist einfach ethnische Musik. Jetzt merken übrigens alle mal, wie schwer das ist mit diesem Übersetzen, weil man ständig im Gehirn umswitchen muss. Das ist gar nicht so einfach. Man hört sich das dann immer so entspannt im Radio an, aber so einfach ist es nicht. Jetzt haben wir gehört, diese Band hat ständig wechselnde Besetzung. Liegt das daran, dass immer einer aus der Band geschmissen wird und dann ein neuer dazugeholt wird? Streiten die sich ständig? Elemanlardan sanırım sürekli bir değişiklik oluyor. Kavga mı ediyorsunuz da öyle bir şey oluşuyor? Girişler çıkışlar ne şekilde? Yani şehir, ülke değiştirenler oluyor. Onlar gidince onun yerine yine arkadaş çevresinden gelenler oluyor. Öyle. Hat nichts mit dem Streit zu tun, sondern eher, dass einige dann im Ausland reisen oder sie leben irgendwo anders. Und das, wenn jemand geht, holen wir einfach einen neuen rein. 6 Männer hier untereinander, mal sind es 5, mal sind es 8. Da muss es doch mal Streit geben. Peki işte 5-6 erkeksiniz, bir 8 oluyorsunuz, bir 5 oluyorsunuz. Hiçbir şekilde kavga olmuyor mu aranızda? Çok. Ja, das wird zu spät. Çok. Einige an Streitigkeiten. Gut, dann wüsste ich jetzt gerne, was hören wir jetzt als erstes? Şimdi ilk olarak ne dinleyeceğiz? Şimdi Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak şarkısını. Von Ahmet Kaya, Kendine İyi Bak, übersetzt, pass gut auf dich auf. Dann viel Spaß. Geçen geceler unutulup gider mi? Acılar birden biter mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenleri göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mauzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir mauzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Jetzt kam dieses Instrument zum Einsatz, was, wie ich erwähnte, aussieht wie ein totes Huhn. Vielleicht kann jetzt jemand mal antworten. How do you call this instrument, which looks like a dead chicken? Yeah. the microphone, please. Yeah. Yeah, it is that lamp. How do you say it in your language? Tulum. Tulu? Tulum. Tulum. Tulum. Yes. Tulum. It is like gaida. You know gaida, bagpipe. In English, a bagpipe, yeah, Scotch instrument. Like, in German, you can try it. In German, we say Dudelsack. Dudelsack. Yeah, Dudelsack. Yeah. Dudelsack. Yeah. Do you have a second song for us? Yes. Habt ihr ein zweites Lied für uns? Wie heißt das? What's the name? Ja, wir haben. Yeah, yeah. What's the name of the second song? Kulidibe. Wie auch immer. Viel Spaß. Ja, yeah, naturally. Mazelle avuca itten aç rezil olsa Haykır yana yakıla Kim bilir kalkmıştır şaha Yolcudur bir durakta Ah bir de kanar olsa delili başa bela Sen sağ ben salim yarına Şenliktir acı yüreğinde Jilet diyen küfür dilinde Canım belalarım kardeşim kirim basım görüşürüz kule dibinde Ah canım belalarım kardeşim kirim basım görüşürüz kule dibinde Dinler mi sandın Sevdası da gibi adamın Sığmaz elle avuca itten aç rezil olsa Haykır yana yıkıla Kim bilir kalkmıştır şaha Yolcudur bir durak daha Ah bir de kanan olsa delili başa bela Sen sağ ben salim yarına Şenliktir acı yüreğinde Jilet yiyen küfür dilinde Ah canım belalarım kardeşim kirim pas Görüşürüz kule dibinde Ah canım belalarım kardeşim kirim basım Görüşürüz kule dibinde Acı yüreğinde Jilet yiyen küfür dilinde Ah canım el alırım kardeşim kirim pas Görüşürüz kule dibinde Ah canım el alırım kardeşim kirim basım Görüşürüz kule dibinde Ah canım el alırım kardeşim kirim basım Görüşürüz kule dibinde Komik Günler, live auf der Dachterrasse, wo wir hinten gerade einen herrlichen Sonnenuntergang hatten. Wir gucken aufs Wasser und ich habe eben schon mal mit Sänger Jihan gesprochen und habe dann doch noch eine Frage, woher er diese deutschen Worte kennt, ob er jemals in Deutschland war. Why do you know? Nicht Deutsch. Bitte? Ich spreche nicht Deutsch. But I want to know, why do you know some German words? Have you ever been in primary school? Germany? I had some lessons, but I already forgot just a little bit words and a little bit sentence. Ich gehe in die Schule, ich liebe dich. Yeah. Ich bin Jihan. Some kind of this stuff, just a little bit. But it sounds good. Wenn Sie diesen Gian übrigens mal sehen wollen, können Sie natürlich dann auch auf unserer Radio 1 Seite und auf der Facebook Seite von Radio 1. Habt dann noch einen dritten, einen letzten Song. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Do you have another song? If you want, why not? If you want, yeah. Jetzt wird kurz diskutiert, was es wird. An Comic Günler, hat großen Spaß gemacht. Thank you. Und unsere Redakteurin Diana Rapovic, die kann richtig gut Türkisch und die sagt jetzt Danke auf Türkisch. Teşekkür ederim. Bitte, bir şey değil. Vielen Dank, das hat großen Spaß gemacht. Live auf dem Sonnendeck, sage ich jetzt mal, des Goethe-Instituts Istanbul hier oben. Und morgen geht es hier ja weiter. Und Diane, was werden wir denn morgen hier erleben? Ja, morgen geht es um deutsch-türkische Beziehungen im ganz menschlichen Sinne. Wir haben Dilek Çatoğlu eingeladen, sie ist Schriftstellerin, Journalistin. Die kommt mit ihrem Ehemann, einem Deutschen, Jürgen Gottschlich, auch Journalist und Taz-Gründer. Die leben hier seit 20 Jahren. Außerdem wird ein Prof bzw. ein Uni-Prof von der Bosporus-Uni kommen, der mit uns über das Leben und auch die aktuelle Situation an den Unis sprechen wird. Wir haben in den vergangenen Tagen ja immer wieder mal was von diesem Friedensaufruf gehört von Akademikern hier in der Türkei, der für Unmut gesorgt hat bei den Regierungen, aber auch für viel Solidaritätsbekundungen von deutschen Kollegen gesorgt hat. Und dann schicken wir unsere Reporterin Nancy auf eine ganz besondere Mission. Morgen ganz früh. Sie wird nämlich eine unerschrockene Mitarbeiterin des Goethe-Instituts auf ihrem Arbeitsweg hierhin begleiten, und zwar auf dem Fahrrad. Und wer hier nur als Fußgänger schon mal unterwegs war, der weiß, das ist nahezu ein Himmelfahrtskommando. Vielen Dank, Diane. Also morgen ab 16 Uhr wieder live hier aus Istanbul. Radio 1 wird sich melden. Jetzt geht's weiter für Berlin und Brandenburg aus Potsdam mit MC Lücke oder wie der Engländer sagt, mit McLucky. Viel Spaß und vielen Dank. Tschüss.